Kapitel 71. Eva ruft an. Es klingelt einmal. Dann sagt eine Stimme: Hallo Eva, schön mit dir zu sprechen. Arnolds Stimme ist sehr sympathisch. Eva denkt: Arnolds Stimme ist wunderbar. Sie ist vom ersten Moment an verliebt in Arnolds Stimme. Kapitel 72. Eva und Arnold sprechen ein paar Minuten. Eva ist glücklich. Am Ende des Gesprächs fragt sie: Arnold, wann können wir uns sehen? Arnold antwortet: Im Moment geht es nicht. Ich bin in China. Wann kommst du zurück nach Wien? In 3 Tagen. Kapitel 73. Eva und Arnold verbringen 3 wunderbare Tage. Sie telefonieren, simsen und mailen ohne Ende. Sie gehen in die besten Restaurants. Sie fahren zusammen im Fiaker durch Wien. Sie shoppen in den besten Geschäften. Eva hat jetzt eine Kreditkarte. Eine goldene Kreditkarte. Arnold bezahlt alles. Er sagt: Es macht mich glücklich, dir viele Geschenke zu machen. Kapitel 74. Es ist Freitag, der 13. Heute kommt Arnold aus China zurück. Eva sitzt auf ihrem Bett. Sie hat das Handy in der Hand. Auf dem Display steht die SMS: Arnold, ich möchte dich heute sehen. Ein Finger von Eva ist auf der Taste Senden. Aber Eva denkt: Soll ich die SMS wirklich schicken? Kapitel 75. Eva nimmt den Finger von der Taste. Sie sieht aus dem Fenster. Der Himmel ist grau. Eva denkt: So wie es ist, bin ich glücklich. Ich habe eine schöne Liebesaffäre. Aber was ist, wenn ich Arnold sehe? Vielleicht ist es ein Desaster. Sie trinkt einen Kaffee. Eva denkt weiter. Im Moment ist mein Leben schön. Aber ich kann nicht für immer so leben. Ich möchte wissen, wer ist Arnold? Eva schickt die SMS. Dann geht sie duschen.